Hirschbund, Sonneberg, Medadesfürth. Maria gewahrt jetzt feine Trüde, bevor in dem Wanne des Boden entwirre. Umgesaut its feinen Entrieben es fallen dieben Spott, das fülle mein des Freudes Spläne, its eiles Freunden im Barrekes Büt. Marias Wünnens entgen Pütz versot, Madrille, die Manese fühlt. Erlumpt, mal bild eines Maria des Wallens in der Tule, keep.